Die Heidbauern. Die Stiege ist eine Reihe. Die Leiche ist die Beerdigung. Nieseln ist der dünne Regen. Missentür ist das Einfahrtstor.